I used to listen to this song, which is an old hymn. Und ich habe mir ein altes Lied angehört. Das ist eine Hymne. And I used to always wish this was my life, but it wasn't. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das mein Leben widerspiegelt, aber es hat es nicht. And I prayed, God, I want this to be my life, but it's not. Und ich habe immer gebetet, Gott, ich will, dass so mein Leben aussieht, aber es sah nicht so aus. And now it is. Und jetzt ist es so. Yeah, when I was 19 years old, I prayed to God. Als ich 19 Jahre alt war, habe ich zu Gott gebetet. I said, God, I have a desire. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe deinen Wunsch. And it's not in my life at this moment. Und das habe ich noch nicht in meinem Leben. But I would like this to happen. Aber ich will, dass das passiert. That the most wonderful thing I could do in my life. Dass das Wunderbarste, was ich in meinem Leben machen kann, is to grab my Bible and to get along with you. Dass ich meine Bibel ergreife und mit dir nahe bin. It's not like that now. I got to really do it by faith and it's not so easy. Also es ist jetzt immer noch nicht so leicht und ich mache das im Glauben. And it's kind of like a lot of work and I don't really like it sometimes. Und es ist manchmal wie, also es grenzt schon allzu an Arbeit und ich mag es manchmal nicht. To be honest, it's not like my favorite thing in the world. Und um ehrlich zu sein, ist es nicht das Liebste, was ich machen würde in der Welt. I would like it to be. Aber ich will, dass es so ist. Psalm 119:18. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might see something wonderful in your word. Öffne meine Augen, dass ich was Wunderbares in deinem Wort sehe. Was a verse I memorized when I was 22 years old. Und das war ein Vers, den ich auswendig gelernt habe, als ich 22 Jahre alt war. Open my eyes. Öffne meine Augen. To these unseen realities. Für diese unsichtbare Realität. Help me to understand why Jesus always went alone to be with you. Also zeig mir, warum Jesus die ganze Zeit, also Zeit mit dir verbringen wollte. Something I'm missing. Irgendwas, was ich verpasst habe. Maybe I'm being too religious. Vielleicht bin ich zu religiös. Maybe I don't understand how your grace works. Vielleicht verstehe ich nicht, wie deine Gnade funktioniert. Maybe I'm striving. Weil ich mich so anstrenge. Ich probiere was zu produzieren. I don't know how to be in your presence. Ich verstehe nicht, wie ich in deine Gegenwart kommen kann. I have this song I want you to look at. I'm going to put it on the board. Und wir haben da ein Lied, das wir euch zeigen am Beamer. This is a song that I wanted to be in my life. Das ist ein Lied und das wollte ich immer, dass das wahrhaftig wird in meinem Leben. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ihr könnt dieses Lied bei meinem Begräbnis spielen. I plan to live over 95, so it's going to be a long time. Also ich plane jetzt aber 95 zu werden, also es dauert noch eine Weile. I might live so long that I'll be playing this song at your funeral. Oder vielleicht lebe ich so lange, dass ich dieses Lied bei deinem Begräbnis spiele. Okay. There's a promise. Und da ist ein Versprechen. Of health to those who draw near to God. Gesundheit denen, die sich Gott nahen. Okay, listen to this song. Und hör euch dieses Lied an. Sweet hour of prayer. Stille Stunde des Gebets. I mean, I used to pray like 5 minutes, 10 minutes, and I used to think I never pray for an hour, I never do. Und ich habe immer so 5-10 Minuten gebetet und habe immer gedacht, ich kann gar nicht eine ganze Stunde beten. Das ist so lang. But it's not like that now. Aber eigentlich ist es nicht so. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Also stille Stunde des Gebets, stille Stunde des Gebets. That calls me from a world of care. Die mich wegruft von einer Welt der Sorge. It's exactly what it is. Und genau das ist es auch. It's the most restful time of my day. Das ist die Zeit des Tages, wo ich mich am meisten zur Ruhe komme. I love it. I pour my heart out to God. Ich gieße Gott mein Herz aus. I write it so it's exact. Also ich schreibe es sogar auf, damit es exakt and it's ist. Documented. Und dann ist es dokumentiert. And I read every day. I write a letter to God. Und jeden Tag schreibe ich Gott einen Brief. And then I read the letter I wrote 2 months ago to God. Und dann lese ich den Brief, den ich Gott vor 2 Monaten geschrieben habe. And I make comments. And then I read the letter I wrote to God a month ago. Und dann schreibe ich halt Kommentare dazu und dann lese ich den Brief, den ich Gott vor einem Monat geschrieben habe. Und dann lese ich den Brief, den ich gestern Gott geschrieben habe. Und dann haut mich das wirklich um, was sich alles in meinem Leben tut. Und ich denke mir wirklich, habe ich wirklich das gebetet vor einem Monat? Das ist ein großartiges Gebet. Und Gott hat das beantwortet und schreibt dann hin Antwort und schreibt hin, was Gott gemacht hat. I read what I wrote 2 months ago and I'm like done, thank you, done. God bless, thank you, God bless you bless your, be blessed, God, be blessed. Und ich lese halt, was ich vor 2 Monaten geschrieben habe und sehe, dass das alles in Erfüllung gegangen ist und sage dann halt, sei gesegnet, Herr. I write my letter, it's so exciting. Und es ist so aufregend. I can't wait to pour my heart out to God. Und ich kann gar nicht das abwarten, dass ich Gott mein Herz ausschütte. Und ich ringe jetzt schon mit mir selbst, dass ich vielleicht sogar zweimal 2 Gebetszeiten am Tag habe. Too much time to wait 23 more hours. weil das ist zu lange, also die Zeit ist viel zu lange, 23 Stunden zu warten. Weil ich habe zu viel, was ich Gott erzählen muss. Und zu viel, was ich ausgießen muss. Und du gießt das aus und du denkst, ah, ich liebe das. Und dann fragst du dich, was habe ich gestern geschrieben? Und du kannst es nicht abwarten, das zu lesen. Schaust auf die Uhr und du bist schon eine Stunde 20 mit Gott. Man, I wish time would slow down. Und ich denke mir, wow, ich wünschte, die Zeit würde langsamer vergehen. Now, during that hour, I'm always hoping that the time is not running. I'm hoping also, du hoffst, that also, the hoffe, time is not running. Dass die Zeit nicht vergeht. Oh, also, great, nicht verrennt. I got 40 more minutes. That's fantastic. Großartig, ich habe noch 40 Minuten Zeit. How did it become like that? Und wie ist es dazu gekommen? Let's read on. Aber lesen wir weiter in dem Lied. And bids me at my father's throne. Und sie lädt mich ein zu dem Thron meines Vaters. This person understood it. Und diese Person, die hat das verstanden. Make all my wants and wishes known. Und macht all meine Bedürfnisse und meine Wünsche bekannt. In seasons of distress and grief. In Zeiten der Bedrängnis und des Kummers. My soul has often found relief. Hat meine Seele schon oft Befreiung erfahren. You know, sometimes I write things down I don't ever want someone to read. Manchmal schreibe ich Sachen nieder, wo ich mir wünsche, dass das nie jemand zu Gesicht bekommt. I just think, I'm just angry right now. Und ich denke mir, ich bin jetzt halt einfach nur ärgerlich. Und ich gebe Gott wirklich meine Schmutzwäsche. Und ich erwähne den Namen von jemandem und bin einfach zornig. Und ich schreibe das dann auf Toilettenpapier auf. Und ich sage, Gott, das ist, wie ich fühle. Und sagt Gott, so fühle ich mich. Upset, and I'm angry, also ich bin frustriert und ärgerlich. Hurt, ich bin verletzt. And I just commit this to you. Und ich gebe dir das hin. I go to toilet bowl and I flush it. Und dann gehe ich zur Toilettenschüssel und spüle das runter. It's yours. I don't want to talk. I don't want to think about it. I don't want it to affect my life. I don't even want it in my journal. Also ich will nicht, dass das noch einen weiteren Einfluss auf mein Leben hat. Ich will es nicht mal in meinem Gebetstagebuch haben. Ich spüle es einfach runter. A day or two later, I have no idea what I put on that letter, but it's gone. Und ein oder zwei Tage später weiß ich nicht mehr, was ich da drauf geschrieben habe, weil es so weg ist. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief. Also in Zeiten der Bedrängnis und des Kummers hat meine Seele schon oft Befreiung erfahren. And oft escaped the tempter's snare. Und ist oft des Versuchers Falle entkommen. By thy return, sweet hour of prayer. Durch die Rückkehr zu der stillen Stunde des Gebets. Sweet hour of prayer. Stille Stunde des Gebets. Sweet hour of prayer. Stille Stunde des Gebets. The joys I feel. Die Freuden, die ich fühle. The bliss I share. Die Glückseligkeit, die ich teile. Of those whose anxious spirits burn. Mit denen, dessen Seele schon aufgeregt brennt. With strong desires for thy return. Mit einem starken Verlangen nach deiner Wiederkehr. With such I hasten to the place. Mit denen eile ich zu dem Ort. Where God, my Savior, shows His face. Wo Gott, mein Erlöser, sein Gesicht zeigt. I can testify to every single word that's written here. Und ich kann das wirklich jedes einzelne Wort, das hier geschrieben steht, bezeugen. And gladly take my station there. Und freudig nehme ich dort meine Position ein. And wait for thee, sweet hour of prayer. Und warte dort auf dich, stille Stunde des Gebets. Someone told me that they've been praying now. In the mornings, and they can hardly go to sleep because they're so excited about the time in the morning. Also manche haben erzählt, sie beten in der Früh und sie sind fast so aufgeregt, um schlafen zu gehen, weil sie sich schon so darauf freuen. Next verse. Sweet hour of prayer. Stille Stunde des Gebets. Sweet hour of prayer. Stille Stunde des Gebets. Thy wings shall my petition bear. Deine Flügel sollen meine Bitte tragen. To him whose truth and faithfulness zu dem, dessen Wahrheit und Treue engage the waiting soul to bless. Die wartende Seele umarmt, um sie zu segnen. And I love this. And since he bids me seek his face, und seitdem sie mich einlädt, sein Gesicht zu suchen, believe his word and trust his grace, sein Wort zu glauben und seine Gnade zu vertrauen, I'll cast on him my every care. Werfe ich jede Sorge auf ihn. And wait for thee, sweet hour of prayer. Und warte auf dich, stille Stunde des Gebets. Sweet, sweet hour of prayer. Stille Stunde des Gebets. It's actually, you can't really say Susa, right? It's, but it's but yeah it's Schnitzel heißen wie süße Stunde, es ist liebliche like delightful. Oder erfreuliche Stunde des Gebets. That's a good word. Yeah. It's sweet is like wow, it's wonderful. Also, or wonderful. Ja, wunderbare. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Wunderbare Stunde des Gebets, wunderbare Stunde des Gebets. May I thy consolation share. Möge ich deinen Trost weitergeben. Till from Mount Pisgah's lovely height. Bis vom Berg Pisgahs luftiger Höhe. That's where Moses was standing when he looked into the promised land over the Jordan River. Das war der Berg, wo Moses stand, als er das verheißene Land gesehen hat, über den Fluss drüber. I view my home and take my flight. Sehe ich mein Zuhause und fliege los. This robe of flesh I'll drop. Und diese Kleidung des Fleisches lasse ich fallen und steige auf. Prize. Steige auf, um also zu dem ewig währenden Preis. And this is my favorite part. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. And shout while passing through the air. Und ich schreie, während ich durch die Lüfte gleite. Farewell. Lebe wohl. Farewell. Lebe wohl. Sweet. Wunderbare Stunde des Gebets. Once we get to heaven, there's no prayer. Also sobald wir im Himmel sind, gibt es kein there's Gebet no walking mehr. By faith. Just, everything is now. Da gibt es kein Wandel im All Glauben. The unseen realities are seen. Also die ganze unsichtbare Realität wird auf einmal sichtbar. And we will know as we are known. Und wir werden ihn kennen, wie er uns kennt. In 1. Corinthians 13. In 1. Korinther 13. But this is the time on earth. Aber das ist jetzt die Zeit auf der Erde. It's a privilege that we will never ever have again for all of eternity. Das ist ein Privileg, das wir nie wieder in der gesamten Ewigkeit haben werden. To draw near to God by faith. Uns hier im Glauben Gott zu nahen. And as a human being who is a sinner. Und hier als menschliches Wesen, als ein Sünder. In a fleshly sinful body. In einem fleischlichen sündigen Leib. To draw near to God by faith. Sich Gott zu nähern im Glauben. The invisible God who breathes stars into existence. Der unsichtbare Gott, der Sterne in die Existenz geatmet hat. Like a few months ago we saw this star. Vor ein paar Monaten haben wir diesen Stern gesehen. It's 300,000 times wider than the Earth. Es ist 300,000 Mal größer als die Erde. That means if the Earth is 1 centimeter. Das heißt, wenn die Erde 1 Zentimeter weit ist. This star is 3 kilometers wide. Hat dieser Stern einen Durchmesser von 3 Kilometern. That's like from here past the Prater. Das ist von hier bis nach dem Prater. And it's out there and God breathed it into existence. Und dieser Stern befindet sich im Universum und Gott hat das einfach so geschaffen. And this God of the universe, und dieser Gott des Universums, this awesome God, dieser unglaubliche Gott, is saying, if you draw near to me, sagt, wenn du dich mir näherst, I will draw near to you. Werde ich zu dir kommen. And the fruit of his nearness und die Frucht seiner Nähe is Psalm 16:11. Ist Psalm 16:11. There's joy in his presence. Das ist einfach die Freude in seiner Gegenwart. 1 Peter 1, it's inexpressible. In 1. Petrus 1 steht, dass sie unausdrücklich ist. You also feel like you just drank 2 coffees, but you didn't. Du fühlst dich so, als ob du gerade 2 Kaffees getrunken hast, aber du hast es nicht. Dein Herz schlägt und du bist so fröhlich und du denkst, ich habe mir aber nichts genommen. Ich habe keinen Kaffee getrunken oder sonst was. Wow. God has drawn near to me. Weil Gott sich mir genähert hat. And he's listening to me. Und er hört mir zu. And I'm writing things down that I could never, I just think are crazy. Crazy things. Und ich schreibe verrückte Sachen nieder. I say, God, ich schreibe hin, Gott, I would love to serve you like this. Ich würde dir gerne so und so dienen. But you've got to provide these things. Aber dafür musst du diese und diese Sachen just vorbereiten. Throw things out. Und also alles, was mir and einfällt, schreibe ich hin. And I feel like I'm hearing God. Und es fühlt sich so an, als ob ich Gott sprechen Remember höre. In Acts chapter 8, erinnert euch in Apostelgeschichte 8, it says that the Holy Spirit said to Philip, steht geschrieben, dass der Heilige Geist Philipp gesagt hat. He said, Philip, go over to the chariot and stand next to it. Geh rüber zu diesem Wagen und bleib dort stehen. The Holy Spirit said that. Und der Heilige Geist hat ihm das gesagt. When was the last time the Holy Spirit said something to us? Und wann war das letzte Mal, als der Heilige Geist etwas zu uns gesagt Probably hat? Probably this morning, but we didn't hear him. Vielleicht heute Morgen, aber wir haben es nicht gehört. Probably said something, we're just like, oh yeah, right. Vielleicht hat er was gesagt und wir so, ja, ja, passt schon. Wir sind hier reingekommen und der Heilige Geist sagt uns, geh rüber und rede mit der Person. Nein, ich bin zu müde, ich brauche einen Kaffee. Go over and just meditate and have an expectation. Geh rüber und meditiere einfach und habe eine Erwartung. Tomorrow. Morgen vielleicht. And I wonder how many times he's speaking and speaking to us. Und ich frage mich, wie oft spricht er zu uns? I mean, those words, Philip, go over to the chariot and stand next to it. Also diese Worte, Philippus, geh rüber zu diesem Wagen und warte dort. It wasn't like this, like impulse, like. Das war nicht so ein Impuls, der sich aufgebaut hat. I think I should go to the chariot. I don't know why. Also es war nicht so ein Gefühl, so dass er sagt, ich glaube, ich sollte darüber gehen. Irgendwas zieht mich dahin. Und ich weiß nicht warum. I don't know why I'm standing here. Ich weiß nicht, warum ich hier stehe. It must have been the Holy Spirit. Es muss der Heilige Geist gewesen sein. No, he just clearly said, Philip, go over to the chariot and stand next to it. Nein, der Heilige Geist hat es ihm einfach gesagt, Philippus, geh rüber zu diesem Wagen und stell dich dorthin. Do you think that the Holy Spirit will speak during this service anytime? Glaubt ihr, dass der Heilige Geist jederzeit in diesem Gottesdienst was zu euch sprechen kann, zu einem bestimmten Punkt? Oder wie schaut es aus nach dem Gottesdienst? Wieder zu irgendjemandem sprechen? Geh rüber zu der Frau, sie braucht Hilfe. Das macht schon jemand anderer. Ja, danke, dass du auf meine Stimme gehört hast. Gott, aber wir sind deaf. Gott probiert sich uns zu nahen, aber wir sind oft taub. Wisst ihr, warum wir taub sind? Because by nature we're so selfish. Weil meine Natur ist selbstsüchtig. We're selfish people. Wir sind selbstsüchtige Menschen. And if we don't counter that selfishness with the presence of the Holy Spirit. Und wenn wir diese Selbstsucht nicht bezwingen mit der Nähe des Heiligen Geistes and his word in our hearts, und mit seinem Wort in unserem Herzen, we are gonna live outside of fellowship. Dann leben wir außerhalb der Gemeinschaft. I wrote a letter to God last night at 1 o'clock. Letzte Nacht um 1 Uhr früh habe ich Gott einen Brief geschrieben. And I said, God, can you write me something about tomorrow's service? Und ich habe Gott gebeten, hey, könntest du mir etwas schreiben über den Gottesdienst heute? As I was writing, I was started to write something I never thought I would write. Und als ich dann angefangen habe zum Schreiben, habe ich was geschrieben, was ich mir nie vorstellen hätte können. And God just said, Rob. Und Gott hat gesagt, Rob. You tell the church. Erzähl der Gemeinde. That there are people who have no idea what it means to fellowship with me. Sagt, das sind Leute, die keine Ahnung haben, was es heißt, Gemeinschaft mit mir zu haben. Die haben keine Gemeinschaft mit mir. Die sind weit entfernt von mir. Sie haben keine Interaktion mit mir, keinen Austausch. Und das muss anfangen mit Buße. Repentance from indifference. Buße von der Gleichgültigkeit. From being cold. Kalt zu sein. From being careless. Vielleicht auch unachtsam zu sein. For just being bored. Oder auch einfach nur gelangweilt or zu sein. Unbelief. Oder ungläubig. Or some disobedience. Oder irgendeine Form des Ungehorsams. And we hear these words, like, draw near to me. Und wenn wir diese Worte hören, nahe dich mir. I will draw near to you. Und ich nahe mich dir. It does nothing. Und das, diese Worte bewirken nichts. We just think, oh yeah, whatever. Und die denken, oh, ja, I know all this stuff. I went to Sunday school. Yeah, ich war in der Sonntagsschule. And God is listening and he's watching. Und Gott hört zu und er beobachtet. He's so near. Er ist so nah. In Romans 10 it says he's so near that he is on your lips. In Römer 10 heißt es, er ist so nah, dass er auf deinen Lippen ist. This is how close he is. So nah ist er dir. Where is God? Wo ist Gott? I don't know. Keine Ahnung. You want to know where he is? Weißt du, wo er ist? Father, I love you. Vater, ich liebe dich. That's where he is, right there. You see him? Jetzt war er da. Hast du es gesehen? I didn't see him. Try it again. Ich habe nichts gesehen. Sag, mach's nochmal. Father, thank you. I love you. Vater, danke, ich liebe dich. Jesus is he comes to see Mary and Martha. Lazarus has died. Also als Jesus gekommen ist, um Maria und Martha zu sehen, als ihr Bruder Lazarus gestorben war. Und sie sagen, Herr, wenn du schon vorher da gewesen wärst, wäre er nie gestorben. Und sie weinen. Und habe ich euch nicht gesagt, ihr seht die Herrlichkeit Gottes, wenn ihr glaubt. Und er geht zu dem Grab. Und Jesus beginnt zu weinen. And he says, roll away the tomb, roll away the stone. Und er hat gesagt, rollt diesen Stein da weg. And then he looks to heaven. Und er schaut zum Himmel. And in John chapter 11. Und in Johannes Kapitel 11. He looks to heaven. He says, Father. Schaut er zum Himmel und sagt, Vater. I know you always hear me. Vater, ich weiß, du hörst mich immer. But for the sake of all these people standing here, I'm going to say this out loud. Aber um der Leute willen, die hier herumstehen, spreche ich das jetzt laut. Lazarus. Lazarus. And he yelled it. Er hat geschrien, Lazarus, komm raus. Könnt ihr euch das vorstellen? Everyone's like, are you kidding me? This is impossible. Und sie schauen ihn an und denken, willst du uns auf den Arm nehmen? Das ist unmöglich. Roll away the stone. Rollt den Stein weg. Oh man, I'm glad I came. Oh man, I've seen him like heal the blind, but this is like big time. Und die Leute sind voll aufgeregt, als sie sehen, dass der Stein weggerollt wird. Und Jesus froh, dass sie da sind. Up. Und Jesus tritt auf. People got chills down their back and everything, and he comes with all authority of heaven. Und den Leuten rennt es kalt den Rücken runter und Jesus kommt in der gesamten Autorität des Himmels. What's he gonna do? Was macht er jetzt? Sing a song of lament? Singt er ein Liebeslied? Let's all sing together. Lasst uns alle singen. What a wonderful guy you were. Was für ein wunderbarer Mann du warst, wir werden dich vermissen. See you in heaven soon. Sehen dich bald im Himmel. Let's all sing together. Lasst uns alle singen. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he was a jolly good fellow that nobody could deny. Okay, that's it, guys. Thanks for coming. Okay, das war's. Schön, dass du da warst. I mean, Jesus is there. Aber Jesus ist da. The presence of God has come. Die Gegenwart Gottes kam. The expectation is high. Die Erwartungen sind hoch. Whenever he's present. Wo immer er auch auftritt, what's he gonna do now? Fragen sich die Leute, was macht er als nächstes? He's got his hand up. Er hält seine Hand hoch. Move the stone. Oh man, den Stein this is weg. Good. Wow, das ist großartig. I told you it was worth coming. Ich habe dir gesagt, es ist wert zu kommen. Beweg den Stein weg. Father, you always hear me. Vater, du hörst mich immer. Don't tell me. No. Father, you always hear me. Lord, you're gonna embarrass yourself. Und sie so, Herr, du wirst dich lächerlich machen. Lord, you always hear me, Father. Vater, du hörst mich for immer. Those around, aber für diejenigen, die um mich herumstehen, I pray this prayer, bete ich dieses Gebet. And like, Lazarus, come forth. Lazarus, komm raus. And everyone's like, und alle schauen gebannt. And it's like perfectly quiet. Es ist perfekte Stille. Everybody's got their mouth open. Jedem steht der Mund offen. You don't hear anything. Du hörst nichts. For like 10 seconds, there's nothing. Für 10 Sekunden hört man nichts. Like und dann hörst du so ein Rascheln. Some moving around in there and they're like, und sie schauen. Oh, my goodness. Meine and you got Güte. This guy coming out like, und da hüpft ein Mann raus. Don't stand there, let me out. Steht er nicht rum, lasst mich nobody's raus. Touching him. He's like, niemand greift ihn an. I can't breathe. Let me out. Ich kann nicht atmen, lasst and mich Jesus raus. Finally has to say, can you go untie him? Und Jesus sagt, kann bitte ihn irgendjemand losbinden? Before he dies again. Bevor er nochmal stirbt. Come on, go untie him. And he's like, they're like, he's like, I thought you guys were never going to let me out. Und er sagt, ich dachte, ihr lasst mich hier raus. Of Christ. Die Gegenwart Christus. But Jesus is the same yesterday, today and forever. Aber Jesus ist dasselbe gestern, heute und morgen. Now look at the story and in Mark chapter 7. Aber lesen wir noch eine Begebenheit durch in Markus 7. There's a wonderful story of a woman. Da ist eine wunderbare Geschichte von einer Frau. And she's a Syrophoenician woman. Sie ist die Frau. She's from Syrophoenicia, a Phoenician woman. Okay, eine Syrophoenicierin, keine Ahnung, wie das tut mir leid, weißt. She's Phoenician, just say also, Phoenicia. Phoenician, ja. Yeah. And let's start with verse 24. Und Vers 24. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. He entered into a house and did not want anyone to know it. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Why? Warum nicht? He wanted to spend time with his father. Weil er Zeit mit seinem Vater verbringen right? wollte. Most probably. Wahrscheinlich. Yet he could not keep his presence secret. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. In fact, as soon as she heard about him, Und sofort kam eine Frau zu ihm. A woman whose little daughter was possessed by an evil spirit came and fell at his feet. Einer Frau, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie und warf sich zu ihm zu Füßen. The woman was a Greek. Und die Frau war eine Griechin. Born in Syrophoenicia. In Syrophoenicien geboren. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. First let the children eat all they want, he told her. Und er sagte, es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen. For it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Also, es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Now, the most important word here is dogs. It means little dogs. Und dieses Wort hier meint kleine Hunde. Could be evidence that there's going to be little dogs in heaven. Also es könnte sein, dass es kleine Hunde im Himmel gibt. Because it says from the master's table, so maybe God's got some dogs up there. Also was heißt okay. Nämlich vom Tisch des Meisters? It's a pet dog. Also es ist irgend so ein Haustier. Oh, never mind. Okay. Verse 28. And she said, yes, Lord. Vers 28. Sie sagte, das ist wahr, Herr. She replied, but even the little doggies under the table eat the children's crumbs. Aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Then he told her. Und dann sagte er, for such a reply you may go. Damit hast du recht, nun geh nach Hause. Great is your faith. Groß ist dein Glaube, der böse Geist the ist demon has left your daughter. Der böse Geist ist aus deiner Tochter herausgefahren. What happened here? Und was ist hier passiert? She had everything against her. Also sie hatte alles gegen sich. She was not a Jew. Sie war keine Jüdin. She was a woman. Sie war eine Frau. Approaching men. Die sich also auf einen Mann zugeht. In that culture. In dieser Kultur. The disciples wouldn't let her in. Get out of here. Die Jünger haben sie vielleicht nicht einmal reingelassen. Hey, what did we say? What did we say? Sie klopften sie so, was haben wir dir the gesagt? Master's busy. Der Meister ist okay? Beschäftigt. Tomorrow's another day. Morgen ist ein neuer Tag. Didn't you ever hear that? Tomorrow's another day. Habt ihr das schon mal gehört? Go away. Verschwinde. Go away. Verschwinde what einfach. What do you not understand? Was verstehst du nicht daran? Away. Geh einfach weg. But she just keeps pressing. Aber sie lässt nicht locker. She's not a Jew. She gets over that hurdle. Also sie ist keine Jüdin und sie bezwingt diese Hürde. She's not a man. She gets over that hurdle. Und sie ist kein Mann und bezwingt auch diese Hürde. Her daughter's demon possessed. Ihre Tochter ist von einem Dämon besessen. She should be home with her. She goes by faith. Sie sollte Zeit bei ihr zu Hause verbringen, aber sie geht im Glauben. Go away, and she keeps coming. Und die Jünger sagen, sie soll verschwinden, aber sie kommt immer she wieder. Finally gets to Jesus. Und schlussendlich kommt sie zu Jesus. And he says this like very unfriendly thing. Und er sagt dieses unfreundliche, also er macht diese unfreundliche Aussage. We don't give the bread of the children to the dogs. Wir geben das Brot der Kinder nicht den Hunden. And she replies, yes, but the dogs eat the crumbs. Und sie antwortet, ja, aber die Hunde bekommen doch die Krümel. What just happened there? Und was ist da passiert? She heard what he said. Sie hat zugehört, was er gesagt hat. Now go to that last verse on the PowerPoint. Können wir diesen letzten Vers haben? It's from Isaiah. Es ist von Jesaja. This has to be part of your prayer life. Das muss ein Teil deines Gebetslebens sein, dieser Vers. It says, "Put me in remembrance." Er sagt, genau, rufe mir ins Gedächtnis. Put me in remembrance. It's God is speaking. Gott spricht. Let us argue our case together. Wir wollen rechten miteinander. State your case. Erzähle doch. That you may be proven right. Damit du gerechtfertigt werdest. This is how we come to God. Und genauso sollen wir zu Gott hinkommen. Jesus said, Jesus sagt, we don't give the children's bread to the dogs. Wir geben nicht das Brot der Kinder den Hunden. Look, lady, let me explain it to you, okay? Hören Sie zu, look, gnädige Frau, ich erkläre Ihnen das jetzt. Look. I'm a Jewish Messiah. Schau, ich bin ein jüdischer Messias. Look, I'm Jewish. I look Jewish, right? Ich schaue jüdisch aus, oder? Israel was waiting for the Messiah. Kapisch? Israel wartet schon so lange auf den Messias. Verstehst du das? And according to the promise of Abraham, it has to go through Israel and then to the world. Und nach der Verheißung Abrahams muss das zuerst durch die Juden kommen und dann geht es hinaus in die Welt. Verstehen Sie das? You are like confusing this whole end times scenario. Und Sie okay. Und Sie verwirren dieses ganze Szenario. Kapisch? Verstehen Sie das? I'm not sent to you yet. Ich bin nicht zu euch gesandt worden. It's gotta go to Israel and then Israel will bring it to you. Can you wait? Es muss zuerst nach Israel kommen und dann wird es von Israel zu euch gebracht werden. Kapisch? Verstehen Sie das? And she takes what he said. Und sie nimmt das, was er sagt. Yes, I understand. Und sie sagt, ja, ich verstehe. But what about Naaman? Aber was ist mit Naaman? What about Ruth? Oder Ruth? And Rahab? Und Rahab? They were not from Israel. Die waren nicht aus Israel. And they were blessed. Und sie wurden gesegnet. Kapisch? Verstehen Sie? She takes what he says. Also sie nimmt das, was er sagt. And then he said, because of such a reply. Und er sagt, aufgrund dieser Antwort, go your way, she's healed. Geht's nach Hause, sie wurde geheilt. Do we hear what God says? Und hören wir dazu oder verstehen wir das, was Gott uns sagt? Oh Herr, Lord, I'm gonna do what Pastor Rob says. Also ich werde das jetzt machen, was Pastor Rob gesagt hat. Ich schreibe einen Brief. Lieber Vater, ich will verheiratet sein. Please. Bitte. Please. Bitte. And God says, und Gott sagt, put me in remembrance. Ruf mir ins Gedächtnis. Put me in remembrance of something. Irgendwas, gib mir irgendwas ins Gedächtnis. Two is better than one. Zwei sind besser als einer. Ecclesiastes. How about that? That's not Prediger. Bad. Das ist nicht schlecht. That's not bad. How about Genesis? Wie schaut's aus bei 1. Mose? Go and multiply the earth. Geht und vermehret euch. How about Psalm 127 or 128? Children are a blessing from the Lord. Psalm 127, Kinder sind ein Segen des Herrn. And you give grace to the humble. Und du gibst Gnade den Demütigen. And I'm humbling myself. Und ich demütige mich. He says, put me in remembrance and state your case. Also rufe mir ins Gedächtnis. State your case. Und wir wollen rechten miteinander. She took his words and threw them right back at him. Und sie hat seine Worte genommen und hat sie ihm gleich wieder zurückgegeben. Look, lady, I'm a Jew. Gnädige Frau, hören Sie, ich bin ein Jude. I don't throw the bread to dogs. Ich werfe das Brot nicht den Hunden vor. But I'm a woman. Aber ich bin eine Frau. I'm a woman. Ich bin eine Frau. You like women, don't you? Du magst doch Frauen, oder? She didn't say that. She took his words. Aber sie hat das nicht gemacht, sondern sie hat seine Worte genommen. And she used them. Und hat sie gleichzeitig wieder verwendet. She heard what he said. Und sie hat zugehört, was er gesagt hat. Lady, you didn't hear what I said. Und er sagt, gnädige Frau, Sie haben nicht gehört, was ich gesagt habe. I can't listen because I'm in pain. Ich kann nicht zuhören, weil ich so Schmerzen habe. I said, I don't give bread to the dogs. Ich habe gesagt, ich werfe mein Brot nicht den Hunden vor. No. Haben Sie das gehört? Nein. I didn't hear it. Ich habe es nicht gehört. Listen to what I say. Hören Sie mir zu, was ich sage. She listened to him. Und sie hört ihm zu. I don't give bread to the dogs. Ich gebe mein Brot nicht den Hunden. Okay. Verstanden? Okay. Okay. I'm with you. Ich höre dir zu. But the doggies eat the crumbs on the table. Die Hunde essen die Krümel unterm Tisch. What do you think? Was denkst du jetzt darüber? And he was like blown away. Und ihn hat das umgehauen. She heard what he said. Weil sie ihm gehört hat, was er gesagt hat. Listening. Und sie hat zugehört. She was listening. Und sie hat zugehört. And God wants to speak to us. Und Gott will zu uns sprechen. Just like the Holy Spirit spoke to Philip. Genauso wie der Heilige Geist zu Philippus gesprochen Go hat. Over there. Geh darüber. Dear Father. Lieber Vater. I'm so lonely. Ich bin so einsam. What? Was? What? Was? Did you say that to me? Hast du das zu mir gesagt? I am with you always. Ich bin immer bei dir. Don't say that, please. Sag das bitte nicht. Don't say that. He'll speak. Er wird sprechen. And if we listen, und wenn wir zuhören, and it so helps when you write it down. Und es hilft so sehr, wenn du so es aufschreibst. Don't forget it. Dass du es nicht vergisst. When I read back in the journal, I think I can't believe I wrote that. Und wenn ich mein Gebetstagebuch durchgehe, dann kann ich gar nicht glauben, dass ich das geschrieben habe. And he answered me. Und er hat mir geantwortet. Wow. Wow. We pray in truth. Wir beten in Wahrheit. Put this verse in your journal. Und schreib dir diesen Vers auf. Or in your Bible. In deine Bibel oder in dein Gebetstagebuch. That is the foundation of interaction with God. Und das ist die Grundlage des Austausches mit Gott. Come into my presence and speak my word back to me. Komm in meine Gegenwart und sprich mein Wort zu mir zurück. Father, you said. Vater, du hast gesagt. Jesus said. Jesus hat gesagt. You said you will always be with me. Du hast mir gesagt, du wirst immer bei mir sein. You said you're my helper. Du hast gesagt, du bist mein Helfer. And I need help. Und ich brauche Hilfe. Help. Hilf with mir. My finances, help. Bei meinen Finanzen. You said you're my helper. Du hast gesagt, du bist mein Helfer. Help. Ich brauche Hilfe. Remember the Syrophoenician woman? Erinnerst du dich an die syrophoenicische Frau? Okay. I'm coming to you like she did. Und ich komme genauso zu dir, wie sie es getan hat. Please hear me. Bitte hör mich. You are near to the brokenhearted, and I'm brokenhearted. Du bist bei denen, die gebrochenen Herzen sind, und mein Herz ist gebrochen. I'm brokenhearted, help me. And you know what happens when I write in my journal in tears? Und wisst ihr, was passiert, wenn ich mit Tränen im Gesicht in mein Tagebuch it's schreibe? Unbelievable. It's like I'm in a movie or something. Und es ist unglaublich, es ist so, als ob ich in einem Film bin. And then I have these. Can I have those things here? I have these. This music from Johannes. It just like just. Ushered, it like opens the window for the presence of God. Und da habe ich diese Musik vom Johannes und das öffnet so eine Art das Fenster zu Gott. I said to the Russians, I said, the guy Johannes said you can copy it. Und ich habe zu den Russen gesagt, also der Mann, also der es gemacht hat, Johannes, der hat gesagt, ihr dürft sie kopieren. They said Russians don't need permission to copy anything. Und sie haben gesagt, die Russen brauchen keine Erlaubnis, um irgendwas zu kopieren. We would have copied it even if he said don't copy it. Wir hätten es selbst dann kopiert, wenn er gesagt hätte, wir sollen das nicht kopieren. Let's pray. Lasst uns beten. Let's draw near to God. Lasst uns ans Gott nahen. And he will draw near to us. Und er wird sich uns nahen. Father in heaven. Vater im Himmel. What a wonderful joy it is. Was für eine Freude es ist. To be in your presence. In deiner Gegenwart zu sein. And not religiously. Und nicht religiös. But just as two people. Es ist einfach zwei Leute. In truth. In Wahrheit. Exchanging our hearts. Die ihre Herzen austauschen. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist jemand hier. And you've never received Jesus. Und du hast noch nie Jesus empfangen. Say a simple prayer. Sag ein einfaches Gebet. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel, Creator of all the stars and the sun and everything, Schöpfer der Sterne und der Sonne und von allem, draw near to me, nahe dich mir, forgive me, vergib mir, cleanse me, reinige mich, through the blood of Jesus Christ, durch das Blut Jesus Christus. Jesus died to make it possible for us to draw near to God. Jesus starb, um es uns zu ermöglichen, dass wir uns Gott nahen. Just say, Father, or God in heaven, forgive me. Sag einfach, Gott im Himmel, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. I want to know you. Ich will dich kennenlernen. I want to start a relationship with you. Ich will eine Beziehung mit dir beginnen. I want to laugh in your presence and ich möchte lachen in deiner Gegenwart und weinen. Pour my heart out and mein Herz and sense your love and your joy. Und deine Freude und deine Liebe spüren. And maybe you're here, you're in the church and you haven't fellowship with God in months. Und vielleicht bist du hier in der Gemeinde und hast mit Gott schon seit Monaten keine Gemeinschaft gehabt. And God feels it. Und Gott fühlt das. You don't talk to him. Ja, weil du nicht zu ihm you sprichst. Don't spend time with him. Du verbringst keine Zeit mit ihm. You don't make appointments with him. Du triffst keine Verabredungen he mit wants ihm. You. He loves you. Aber er will dich und er liebt He's dich. Waiting for you. Er wartet auf and dich. When you make an appointment this week with God, und wenn du diese Woche eine Verabredung mit Gott he'll be waiting just like the father and the prodigal son. Dann wird er auf dich warten, so wie das Vater bei dem verlorenen Sohn. Und er wird seine Arme um dich rumlegen. Und er wird dich lieben und er wird dir danken, dass du gekommen bist. Vater, wir beten. Hilf uns im Glauben, dass wir uns dir nahen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.